heilen sie. Ich riech zu Luftveränderung. Sie will nach Madeira, das ist dem Kaiser viel zu weit. Das wird sie nicht halten, ja, darum will sie ja dorthin. Mein armer Engel, ich hoffe, du leidest nicht zu sehr. Ich zähl die Tage bis zu deiner Wiederkehr. Stai combinando? Ah, ein graues Haar. Scocciatura. Seit Mama tot ist, mein Engel, fehlst du mir noch viel mehr. Rudolf wird 28 und er sekiert mich sehr. Wo ist sie jetzt? Was hat sie vor? Wohin will sie nun ziehen? Wie geht es? Wenn sie zieht noch, man kommt sie mal nach Wien. 18 Jahre läuft sie schon, panisch der Angst vor dem Nichts davon. Da wird man doch mal fragen dürfen, ist sie immer noch schön, oder? Ey, una vera Mimosa. Und reitet doch wie der Teufel, immer vorneweg, ecco! Da sind sie und jagen durch Dickicht und Grade und über Fluss und Gatter weg. Die Fliegen, die Mähnen, die Schäumen, die Mäuler, die Spritze auf gebrochenen Dreck. Da kommt sie, sie reitet gleich hinter der Meute und macht vor keiner Hürde Halt. Vorüber und weiter, schon sind sie verschwunden hinterm Gebüsch. Hinter dem Wald. Da sind sie schon wieder, der Captain ganz vorne, Elisabeth jagt hinterher. Jetzt kommt eine Mauer, die Pferde, sie zögern, doch seht, der Captain macht den Sprung. Sein Pferd streift die Steine, macht stürzt er zu Boden und schon kommt sie Verfolger, gibt ihrem Pferd die Sporen, springt zum Loch die Mauer und lacht dabei, oh Gott, sie springt! Und schon ist sie vorbei!